Es ist wieder Zeit für ein Interview zwischen Studierenden, in dem wir mehr über Hochschulgruppen erfahren. Heute ist Lenke bei mir von Uniconsult. Hallo. Na, hi Jonas. Stell dich doch mal kurz vor und sag mal, was du ja für eine Aufgabe in Uniconsult hast und wie deine Beziehung zu der Hochschulgruppe ist. Genau, ich bin Lenke, ich bin 22 Jahre alt und studiere Sozioökonomie und ich bin gerade als Vorstand gewählt worden bei Uniconsult, seit knapp 3 Wochen jetzt. Und insgesamt bin ich fast 2 Jahre dementsprechend auch bei Uniconsult dabei. Genau, also genau die Phase, wo Corona auch war, wo wahrscheinlich viele studentische Hochschulinitiativen umstellen mussten, wie so gut wie jeder umstellen musste. Aber ich bin jetzt so, ich starte ins neue Jahr mit Präsenz und das ist natürlich schon mal ziemlich cool und bin sehr motiviert. Was ist denn Uniconsult? Für alle, die davon jetzt noch gar nicht gehört haben, magst du es einmal kurz erklären? Gerne. Das ist ein studentischer Verein, also eine studentische Unternehmensberatung und da kann jeder mitmachen, der ja, Student, Studentin ist und irgendwie aus der Nähe von Kiel kommt. Also wir haben zum Beispiel auch Leute dabei, die in einer Fernuni studieren oder an der FH oder so. Also da kann jeder mitmachen. Und was das genau ist, wir sind eine studentische Unternehmensberatung und wir machen Projekte dementsprechend, wo wir andere Unternehmen, Startups beraten. Und ja, also man macht bei uns so ein Anwärterprojekt. Das heißt, wenn man sich bei uns bewirbt und das Assessment Center erfolgreich durchstanden hat, dann kann man bei uns Projekte machen. Also so ein Anwärterprojekt, das ist dann erstmal ein halbes Jahr ungefähr, wo man sich über das halbe Jahr ein paar Mal trifft in seiner Gruppe. Und wir machen viele Schulungen, viele Workshops. Wir machen auch so Case Studies. Das heißt, wir schauen uns so eine Beschreibung von einem Unternehmen an, so eine fiktive Problemstellung sozusagen und arbeiten das dann durch, um uns so auch die Skills, Wissen anzueignen und die Kompetenzen. Ja, und wir sind ja in dem Sinne ein großer Verein. Wir haben 77 Mitglieder im Moment und davon sind auch manche passiv gemeldet. Also manche, das ist zum Beispiel auch kein Thema, wenn man in einem Auslandssemester ist, kann man sich einfach passiv melden und ja, genau. Das hört sich schon sehr professionell an. Wie ist denn das? Also ich kann mich bei euch melden und dann macht man einige Einführungskurse. Und was bin ich dann? Also was kann ich dann machen? Das ist eine gute Frage. Ich war am Anfang auch sehr unsicher, was das für eine Atmosphäre ist, weil auf unserer Website sind auch viele Bilder mit so Leuten in Anzug. Und ich hatte ein bisschen Angst davor, dass das so sehr professionell ist und alles so voll die BWLer und dass ich da gar nicht so reinpasse in die Gruppe irgendwie. Und das ist definitiv nicht der Fall. Also wir sind super interdisziplinär auch aufgestellt. Also ich studiere auch Sozioökonomie, klar, da ist Wirtschaft mit dabei. Aber wir haben zum Beispiel auch Leute, die ja Lehramt studieren oder Islamwissenschaften, ja. Und ja, Biologie, IT sind auch ganz viele, Wirtschaftsingenieurwissenschaften, Agrarökonomie. Also das sind unglaublich viele verschiedene Studiengänge. Das einmal dazu. Und wenn du Lust hast, bei uns mitzumachen. Wir machen halt jedes Semester eine neue Recruiting-Phase. Das heißt, alle StudentInnen kriegen dann so eine schöne E-Mail von uns am Anfang des Semesters und darüber zum Beispiel kann man sich dann auch auf unsere Website gehen und sich dann bewerben. Und dann, ja, ist auch total entspannt. Also man muss jetzt kein CV, kein Lebenslauf oder so hochladen. Das sind eher so ein paar, ja, Fragen, wo wir einfach direkt wissen wollen, woran sie interessiert sind, wie sie sich das vorstellen und ja, worauf sie Lust haben, auch im Verein. Und dann gucken wir da, wer so motiviert ist, wer bei uns ganz gut passen könnte. Und dann kommt man in ein Assessment Center. Das ist dann so ein Bewerbungsgespräch. Wir machen sogar so kleine Rollenspiele, um einfach zu schauen, wie die Person damit so umgeht. Da braucht man aber auch keine Angst vor haben. Also ich bin da auch einfach reingegangen und das hat einfach gepasst. Und das ist einfach eine super entspannte Atmosphäre. Und man macht auch so eine Case Study nämlich. Also man kriegt eine Problemstellung und die arbeitet man dann aus. Und ich als Vorstand internes, klingt schon fancy, ne? Ja, ein bisschen, das, ja. Ja, aber es ist, ich wachse da ja auch gerade so rein. Und was du auf jeden Fall machen könntest bei uns, und das ist halt das Coole, man kann bei uns halt, es ist wie so eine Spielwiese. Also man wächst einfach mit den Aufgaben, worauf man Bock hat, auf die man Lust hat, die man umsetzen möchte. Also man kann bei uns auch wirklich was bewegen. Also das ist halt das Coole, dass es halt eine studentische Unternehmensberatung ist. Und wie sieht das dann aus? Dann kommen die Unternehmen auf euch zu und ihr versucht sie dann zu beraten, was sie besser machen könnten. Also wie sieht das aus? Mhm. Und wofür braucht man überhaupt eine Unternehmensberatung, habe ich mich gefragt. Also erstmal nicht alle, die bei uns irgendwie Mitglieder sind, wollen unbedingt in die Unternehmensberatung. Also Projekte ist nur ein Teil unserer ganzen Vereinsarbeit. Und wir haben eine Abteilung, die Unternehmenskontakte heißt. Und das sind die, die sich dann für die Akquise kümmern und neue Leute halt anschreiben. Jetzt Startups, gibt auch viele Startup-Kitchens oder Zentrum für Entrepreneurship, auch an der Uni zum Beispiel. Und wir waren jetzt gerade auch auf einer Messe in Hamburg am Montag. Und da haben wir dann, ja, suchen wir Connections mit Leuten, die Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und ein Beispielprojekt, ich kann ja mal erzählen, mein AWP, mein Anwärterprojekt, als ich ganz neu dazugekommen bin, war, dass ich für ein Startup eine Finanzierungsleitfaden ausgearbeitet habe mit meiner Gruppe. Also wir haben uns getroffen 2-3 Mal im Monat und haben Aufgaben verteilt und geschaut, wie weit wir sind. Also natürlich haben wir so eine Angebotspräsentation gemacht, haben uns mit den KundInnen zusammengesetzt und geschaut, worauf sie Lust haben, so was sie von uns erwarten. Und da haben sie halt gesagt, wir haben richtig Lust, unser Startup, unser Produkt ein Level weiterzubringen und zu schauen, wie wir uns finanzieren können. Wir haben eigentlich keine Ahnung, wie das funktioniert. Und dann waren wir so, ja, kein Thema. Wir haben zwar auch alle mit dem Thema unterschiedlich viel Erfahrung, aber da liest man sich halt ein. Es ist wirklich Learning by Doing. Und dadurch, dass wir auch Schulung haben, direkt am Anfang Pflichtschulung, so zum Beispiel, ja, ganz klassisch so Rhetorik, Projektmanagement, ja, und auch wie unser Verein aufgestellt ist, auch rechtlich, da lernt man auf jeden Fall total viel dazu, ja, und das ist am Ende auch kein Hexenwerk, ja, aber wieso braucht man Unternehmensberatung? Das ist eine gute Frage. wieso kann man das nicht auch einfach im Unternehmen einfach selber machen? Es gibt viele Projekte, die man im Unternehmen vielleicht gerade anstehen, ne, irgendwelche Sachen, und ein Projekt definiert sich dadurch, dass es halt auf jeden Fall befristet ist. Und das Problem ist natürlich, in einem Unternehmen hat man natürlich am liebsten MitarbeiterInnen, die langfristig da sind. Das heißt, du kannst ja nicht einfach sagen, hier Luise, Gerhard und Tim, ihr kommt mal aus eurem jetzigen Arbeitsumfeld und arbeitet an dem Projekt weiter. Und dann irgendwie nach 3 Monaten geht ihr wieder zurück in eure sonstige Arbeit. Und dann kann man halt outsourcen. Ja, dann kann man sagen, es gibt eine Aufgabe, die wir bei uns haben. Zum Beispiel, wir wollen eine LinkedIn-Strategie gerade erarbeiten, um neue Leute bei uns ins Unternehmen reinzuholen. Wir arbeiten auch mit Unternehmensberatung zusammen, also in Tüdelchen richtige, große, etablierte oder auch kleinere in Kiel und Umgebung. Für die haben wir zum Beispiel auch letztens eine LinkedIn-Strategie gemacht. Über 2,5 Monate haben wir eng mit denen zusammengearbeitet. Und dann haben wir auf LinkedIn geschaut, welche Profile gut passen. Und da gibt es ja auch so eine Version auf LinkedIn, die man so ein Halbpremium, und dann kann man so gut filtern und dann kann man da eine Liste erstellen von Leuten, die vielleicht passen würden zu einer Unternehmensberatung. Und solche Projekte, klar, die könnten die intern auch übernehmen, aber es ist so viel mehr Zeit, also es spart nicht nur viel Zeit ein, sondern es ist halt auch, wir haben die Kompetenzen, wir haben sowas schon häufiger gemacht, wir haben eine Wissenskartei, wo man drauf zugreifen kann, wo man weiß, wie man da rangeht, wie man das macht und so, wo man so eine Lessons Learned zum Beispiel auch ist, so eine Kartei, wo wir von jedem Projekt, was bis jetzt abgeschlossen wurde, sehen, was da Fehler waren, was da Probleme waren und wie die gelöst worden sind. Darauf aufbauen kann man dann richtig gut auch bei Projekten, die ähnlich aufgestellt sind, ähnliche Auftrag haben, gut daran dann auch arbeiten und durchstarten. Und Unternehmensberatung ist deswegen cool, weil das sind Leute, die sind allgemein gesprochen, jetzt nicht studentische, sind Leute, die allgemein sehr hochkompetent sind in einem bestimmten Bereich und dann darauf auch angesetzt werden können. Ja, und einfach so ein externes Projekt macht schon häufiger einfach Sinn, das auszusourcen. Und welchen Vorteil haben jetzt Unternehmen, dass sie euch als studentische Unternehmensberatung ja ansprechen oder euch in Anspruch nehmen, euren Dienst, und nicht jetzt professionell in Anführungszeichen, sondern halt ja Vollzeit Unternehmensberatung? Ja, das ist ein guter Punkt. Einmal sind wir natürlich günstiger. Also ich glaube, ein Berater, der so eine richtig etablierte Beratungsfirma, da haben die BeraterInnen, kriegen am Tag gerne mal 1.400 Euro oder so. Also die haben einen Stundenlohn von unglaublich viel Geld. Und das war auch nicht das, was mich irgendwie motiviert hat, in den Verein zu gehen. Mich hat damals motiviert, dass der damalige Lara, die den Vorstand gemacht hat, mich motiviert hat, auch im Verein einfach, dass das eine coole Atmosphäre ist. Also ich habe bis jetzt auch noch nicht so viele Projekte gemacht. Es ist einfach cool, im Verein zu lernen, wie man mit Leuten umgeht, wie die Abteilungen so funktionieren und das zu organisieren auch. Aber den Vorteil, den halt Unternehmen haben, externe, uns zu nehmen, anstatt eine natürlich eine richtige, ist auch, den Kontakt zu StudentInnen zu finden einfach. Also wir sind ja motivierte Leute, die neben ihrem Studium was machen und die auch daran interessiert sind, andere Unternehmen kennenzulernen. Also wir sind nicht nur, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sozusagen anders, sondern also Startups zum Beispiel, die können sich halt eine richtig große etablierte Unternehmensberatung natürlich nicht leisten. Also wir helfen auch Leuten, in die Selbstständigkeit zum Beispiel zu gehen. Rechtsberatung machen wir auch. Und das ist da, ich würde sagen, da haben wir auf jeden Fall schon eine Lücke auch auf dem deutschen Arbeitsmarkt. Und auch deutschlandweit, also wir sind Teil eines der Bund der deutschen studentischen Unternehmensberatung, BDSU. Das heißt, wir haben 36 deutschlandweite andere Junior Enterprises, studentische Unternehmensberatung, die genauso arbeiten wie wir. Du sprachst davon, dass gerade dieser Kontakt zu Studierenden sehr wichtig ist. Sind es dann auch vor allem Projekte, die was mit dem studentischen Leben zu tun haben, oder ist das gar nicht so festgelegt, sondern auch weitläufig? Du meinst jetzt, wenn Unternehmen auf uns zukommen? Genau, ob Unternehmen dann auch wirklich mehr so Strategien für Studenten machen wollen und euch deswegen extra ansprechen oder ob das gar nicht so der Fall ist. Nee, nein, das sind keine Sachen, wo die sagen, hey, ihr seid Studenten, erarbeitet uns mal, wenn wir gut an euch rankommen. Das ist bei uns nicht wirklich dabei. Wir haben halt auch Partner und Kuratoren, die uns unterstützen in unserer Arbeit, uns auch mit Kompetenzen bereitstehen. Wir haben auch Kooperationen, wie gesagt, mit anderen Unternehmensberatungen, auch Professoren zum Beispiel, die uns dann auch bei irgendwelchen inhaltlichen Fragen, wo wir uns nicht sicher sind oder so, auch ja, bereitstehen. Wir hatten jetzt gerade angesprochen, die Vorteile für Unternehmen, aber welche Vorteile hat man denn als Student bei euch mitzumachen? Also was kann man da wirklich auch mitnehmen? Ja, also ich würde sagen, das war die beste Entscheidung meines akademischen Lebensweges auf jeden Fall gewesen, da mitzumachen, weil die Leute einfach total cool sind. Also das ist, ne, die Leute, die im Studium schon irgendwie Interesse haben und über im Studium hinaus halt Lust haben, sich motiviert in der Gruppe irgendwie zu engagieren. Und man kann bei uns halt super cool Erfahrung sammeln, in einem motivierten Team, auch wie in einem richtigen Unternehmen, ja, in Abteilungen zu arbeiten und da an Projekten zu arbeiten, in Taskforces, sonstiges. Also zum Beispiel machen wir auch, wir haben jetzt gerade eine Jubiläumsfeier gemacht, wir sind 25 Jahre alt geworden. 97 wurden wir gegründet, das ist auch eine sehr alte studentische Initiative. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Und sowas zum Beispiel, so ein großes Event zu organisieren, das macht, ich war auch mit dabei, es macht Spaß. Es ist einfach total cool zu merken, was man da für eine Selbstwirksamkeit auch hat in dem Verein. Und ja, dass man einfach mit anderen Menschen zusammen, wie so eine Spielwiese ist das eigentlich. Wir erarbeiten uns als Gruppe, als Individuen so viele Kompetenzen, die man im späteren Leben und auch im Arbeitsleben sehr, sehr gefragt sind einfach. Das merkt man ja auch von den, wir haben ja auch so Kongresse zum Beispiel, wo wir uns mit anderen studentischen Unternehmensberatungen treffen und dann sind da große Unternehmen, die dann sagen, hey, wir haben Bock, weil ihr so motiviert seid, weil wir wissen, dass ihr tolle Arbeit macht bei euch in euren Verein. Deswegen haben wir Lust, gerade euch insbesondere anzusprechen und mit euch zusammenzuarbeiten. Also viel Praxisbezug, der mir nachher bei der Jobsuche helfen kann. Das auf jeden Fall, genau. Was würdest du denn sagen, wie groß ist der durchschnittliche Arbeitsaufwand? Also wir haben im Moment jede zweite Woche unsere Mitgliedersitzung, wo wir uns zusammensetzen und dann so schnacken, was gerade so ansteht. Irgendwelche ja, Berichte, auch interne Abschlusspräsentationen, also wenn irgendwelche Projekte gerade abgeschlossen sind, darüber schnacken wir zum Beispiel. Die dauert ungefähr 2 Stunden und dann ist man halt immer Mitglied in einem Ressort, also in einer Abteilung, in einem Team. Ich bin, dadurch, dass ich Vorstand für Internes bin, bin ich verantwortlich für das Ressort des Qualitätsmanagements und HR, also Personal und Schulung. Und ja, und ich habe natürlich schon einen großen Arbeitsaufwand. Aber ja, ich glaube, wenn man jetzt neu dabei ist, ich würde sagen, in der Woche vielleicht 4 Stunden so ungefähr. Ja, 4, 5. Das geht ja tatsächlich noch. Das hört sich sehr viel an, was ihr macht. Und aber ihr seid auch viele Leute, meintest du ja vorhin schon. Genau, ich würde schon sagen, wir sind richtig aktiv in dem Verein. Also die man auf jeden Fall bei jedem Event trifft und kennt, sind wir bestimmt 35, 40. Und das ist, ja, das sind schon einige. Der Arbeitsaufwand hängt auch davon ab, wie viel du Lust hast, dich halt einzubringen. Und wir sind ein super motiviertes Team und wir freuen uns immer auf Leute, die bei uns genau die gleiche Motivation für sich entdecken. Weil ich glaube, dass jeder bei uns, egal was die Person studiert, super Mehrwert daraus bekommen könnte. Definitiv. Und ja, zum Beispiel, wenn man auf Kongresse geht, auf irgendwelche Events, auf irgendwelche ja, ne, Weihnachtsfeier, klar, zum Beispiel, sowas machen wir natürlich auch. Irgendwelche Sommer-Events, Kanutouren, ja. Das ist halt das Coole. Wir sind nicht nur irgendwie da, uns so professionell irgendwie zu unterstützen, dass wir sagen, hey, ich weiß, du hast Lust, sicher in deinem Leben zu sein und Lust, in die Richtung zu gehen und da irgendwie Kompetenzen aufzubauen. Ich habe zum Beispiel dadurch auch super viele Freunde nicht nur deutschlandweit gefunden, sondern auch Freunde, die Alumni zum Beispiel, die jetzt schon im Arbeitsleben sind. Und dann kann ich sagen so, hey, wie war das eigentlich? Wie bist du da rangekommen an diesen coolen Job? Und was für Events hast du besucht und kann ich mal vorbeikommen? Also ich höre sehr viele Möglichkeiten und sehr viel ja, Praxiserfahrung und ja auch Bekanntschaften fürs Leben kann man da mit schließen. Definitiv. Das war bei der Jubiläumsfeier ist das auch nochmal für mich insbesondere rausgekommen, weil wir haben viele eingeladen, die ja über die 25 Jahre des bestehenden Vereins sich eingebracht haben und das war total cool zu sehen, wie die sich wiedergesehen haben und getroffen haben und sonst, oh, du auch hier, voll schön. Und man hat richtig gemerkt, dass das Menschen sind, die einfach mit UC, also Uniconsult, super viel Schönes, eine tolle Gruppe, eine Dynamik und so verbinden. Also es ist ja immer eine Sache davon, so zu erzählen. Das kann man jetzt über so ein Interview vielleicht auch gar nicht so direkt rüberbringen. Weshalb ich auch als Vorstand für Internes, wo ich bin ja auch verantwortlich fürs Recruiting, habe ich auf jeden Fall vor, in meinem kommenden, wir sagen ja mal Geschäftsjahr, habe ich richtig richtig Lust, auch so eine Case Study öffentlich zu machen. Also wenn Leute Lust haben, sich mal anzuschauen, wie wir so an Dinge rangehen und auch, dass die Leute einfach mal schauen, so hey, das kann ich doch. Also das ist ja immer das Coole an Studenten sein. Man lernt etwas, wovon man vorher nicht wusste, dass man es kann. Und man erweitert sein Wissen und ich glaube genau das, dieser Drive, diese riesige ja, Lernbereitschaft, aber halt auch ja, die Fähigkeiten, die man daraus erreichen kann, die sind bei uns enorm hoch. Ja, dadurch haben wir jetzt einen guten Einblick in eure Gruppe, glaube ich, bekommen. Magst du vielleicht nochmal sagen, wo man euch findet und wo man euch nochmal erreichen kann? Ja, wir haben natürlich eine Website, die ja, ist auch aktualisiert, glaube ich. Wir haben jetzt gerade Vorstandsfotos und Ressortleitungsfotos gemacht, ganz neu. Und da könnt ihr mich halt auch einfach anschreiben. Also da ist meine E-Mail-Adresse und so, da könnt ihr das machen. Natürlich haben wir Instagram. Ja, und ihr hört bestimmt von uns auch mal, nicht nur im Uniradio, sondern auf dem Campus machen wir auch immer gerne Stände und so. Genau, Instagram auf jeden Fall und auf der Website natürlich. Wir sind ja auch alles StudentInnen, also ihr könnt uns einfach anschreiben, einfach ansprechen, einfach kontaktieren. Auf Instagram gibt es einige Leute, die einfach schreiben bei uns in die DMs so, hey, wann fängt die nächste Recruiting-Phase an? Wann kann ich bei euch mitwirken? Und ja, einfach fragen, was macht ihr da eigentlich? Wenn das Interview jetzt gerade euer Interesse geweckt hat, dann könnt ihr auf jeden Fall mir oder meinen Leuten im Verein einfach, ja, einfach schreiben. So, wenn ihr da noch mehr wissen wollt. Ich erzähle total gerne über Unikonsulent, weil ich einfach so einen großen Mehrwert daraus für mich ziehen konnte und auch für andere, dadurch, dass ich da bin. Ich finde das cool. Jede neue Person, die bei uns reinkommt, bringt eine neue Note, neue Farbe mit rein. Und ja, es ist einfach schön, jetzt gerade auch in Präsenz mit Menschen wieder was ja, anzupacken. Also guck gerne mal vorbei. Danke an dich, Linke, für die tollen Einblicke in eure Gruppe und dir noch einen schönen Tag. Dankeschön, dir auch, Jonas.